Hi und herzlich willkommen zur Episode 13 der Aufbaumusik. Heute wieder eine Mini-Episode oder auch Snack-Size Minisode, ja. Denn ich habe das Gefühl, diese kleinen Nuggets, diese Chunks, die gehen leichter runter beim Volk, ja, bei den Fans. Ob man sich jetzt committet, eine ganze Stunde zu hören, da ist man noch schnell ermüdet, ja, ermattet. Und da kommt auch so eine kurze, kleine Mini-Episode, halbe Stunde ungefähr, die kommt auch einfach lässig rüber und man schlägt zu. Genau, man wirft den Pod-Snatcher an und holt sich die coole Aufbaumusik hier rein. Ihr wisst Bescheid, Aufbaumusik ist der Podcast, der euch die Musik bringt, die, sagen wir mal, die läuft, bevor die Action im Spiel losgeht. Ja, wenn überhaupt, idealerweise ist das Spiel ja ein reines Aufbauspiel und man wird überhaupt nicht irgendwann von blöden Horden von irgendwelchen Nachbarvölkern angegriffen. Na gut, so oder so, es passiert aber trotzdem ab und zu. Und dann ändert sich häufig die Musik. Ne? Aber bis dahin, bis man dann so mal in so eine Ruhe sein Dörfchen aufgebaut hat oder sein Krankenhaus oder was auch immer, ist es eigentlich relativ ruhig und entspannt. Und das ist das, was die Aufbaumusik leistet. Ja? Die holt euch ab, die gibt euch ein gemütliches Zuhause. Und da habe ich auch noch einen kleinen Exkurs heute vor, denn mir ist was aufgefallen. Zum Thema Aufbaumusik versus Town Themes. Weiß nicht, ob es fundiert ist, ob es Hand und Fuß hat, aber wir werden es ein bisschen erkunden hier in dieser Folge 13 der Aufbaumusik. So, und jetzt gehen wir vom Industriegigant direkt rüber zum ersten Track, den ich ausgewählt habe. Heute nur ein Spiel, ne? Das ist die Idee von der Mini-Episode. Es handelt sich um Anno 1503 und wir starten direkt los mit dem ersten Track, Scarborough. Anno 1503 ist der zweite Teil der Anno-Reihe. Ja? Also eigentlich genau wie das erste Spiel 1602, aber mit besserer Grafik und komplizierteren Wirtschaftskreisläufen. Und es geht gleich weiter mit dem nächsten Track. Dieser Track Bonfire enthält eines der Hauptthemen dieses Spiels, das auch in anderen Songs nochmal drin vorkommt. Und das war's schon sehr kurz und es geht gleich weiter. Diese Nummer heißt Capture Trip. Anno 1503 kam im Jahr 2002 raus, also jetzt 20 Jahre alt. Direkt in die Kathedrale. Bevor es hier zu episch wird, muss ich doch schnell mal ein bisschen runterdrehen. Immerhin soll dieser Podcast hier eurer Entspannung dienlich sein und euch nicht völlig aufreiben mit epischen orchestralen Soundtracks. Der Soundtrack wurde von einem Alex Röder komponiert, und zwar mit Cubase, eine DAW Digital Audio Workstation. Es gibt sogar einen schönen Screenshot online zu sehen. Bei der Zeitschrift PC Games sieht man, wie hier in Cubase die virtuellen Instrumente arrangiert wurden. Und es geht weiter nach Dublin. Thank you. Der aufmerksame Hörer hat es gemerkt, es ist das gleiche Thema, das wir in Bonfire schon mal gehört haben, jetzt etwas anders arrangiert. Kommt die gute Ernte, Good Harvest. Na, wenn das mit der Flöte mal nicht richtig entspannend war, super gechillt, schöne Auswahl an Instrumenten. Könnte sein, dass es dieses Ding auch schon in Anno 1602 gab, ich bin mir nicht sicher. Aber ist auf jeden Fall ein Highlight hier, The Good Harvest. Übrigens, ich glaube, ich werde euch den eben erwähnten Screenshot irgendwie zugänglich machen, vielleicht als Bild dieser Folge oder als Link in den Shownotes. Den Erntebereich und kommen zu den Tieren. Der Herdsman ist der nächste Track. Der Hütemann, der Hüter. Schafhüter. Gewieften Anno-Fans wissen es schon, alle Zahlen ergeben immer 9. Also alle Anno-Teile, wenn man die Zahlen einzeln addiert, sind immer 9. 1602, 162 ist 9, 1503 ist 9. Auch die Zukunftsteile 2270 oder 2250, keine Ahnung, irgendwie geben die immer 9. Direkt weiter in die Highlands. Baut sich aber was zusammen, oder? schnell was auf der Laute spielen. Dieser Track heißt Lute Play. Anscheinend ist es bei diesem Spiel so, besser als beim vorherigen, wenn man über die Landkarte so sich bewegt und über andere Bereiche kommt, wo andere Kulturen wohnen oder so, dann geht die Musik auch dahin. Also dann ändert sich die Musik. Das ist eine Neuerung, die es da in diesem Spiel zum ersten Mal gab in der Anno-Reihe. Jetzt kommt Old Tune. An dieser Stelle muss man erwähnen, dass jetzt eigentlich als nächstes ein Song kommen würde, den sie Peaceful genannt haben. Natürlich, den muss man nehmen für die Show, oder? Ah, nein. Es ist hier ein Track, der leider aus Versehen fast Note für Note das Auenland-Thema aus den Herr-der-Ringen-Filmen abbildet und das dementsprechend nicht nur aus späteren Patch-Versionen des Spiels entfernt wurde, sondern auch hier in dieser Show eigentlich keinen Platz findet. Hört euch an, Peaceful ist quasi The Shire from Lord of the Rings. Stattdessen kommt jetzt hier Renaissance. Oder auch Renaissance, wie der frankophile Zuhörer vielleicht jetzt im Kopf gedacht hat. Übrigens habe ich über den Komponisten Alex Röder leider nichts rausgefunden. Also in der düsteren Zeit der Computerspiele ist er einfach verschwunden, ja, weil er einfach zu früh dran war. Heute werden solche Leute ja gefeiert wie Popstars, aber damals, tja, leider nicht. Und jetzt Sunny Place. Thank you. schön, wieder die Trommeln im Hintergrund richtig die Stimmung einheizen. Achtung, nicht wieder zu wach werden, Leute. Richtig schön für den professionellen Soundtrack-Sammler ist die Tatsache, dass dieses Spiel in gefühlt 10 verschiedenen Versionen existiert, in verschiedenen Patch-Versionen und irgendwie als Königsedition und exklusiv und Gold und bla. Und es gibt keine zwei dieser Versionen, die den gleichen Soundtrack haben. Na, das sind dann immer wieder mal Stücke dazugekommen, Stücke sind rausgeflogen. Es ist die absolute Versionshölle, wenn man davor hat, alles zu hören, was es für dieses Spiel gab an Soundtrack, dann hat man einiges zu tun. Da muss man verschiedene Quellen anzapfen. Und wir sind am Ende von Sunny Place und kommen zu The Bard, der Barde. Viel Spaß mit diesem wieder kurzen Track. Sorry, ans Mikro gehauen. Ich wollte ja noch was erzählen zum Thema Aufbaumusik versus Town Themes. Das mache ich jetzt einfach mal hier kurz. Dafür lasse ich den Track mal im Loop laufen, damit wir auch nichts verpassen. Ja, also das ist jetzt nochmal The Bard im Hintergrund hier. Keine Sorge, ihr verpasst nichts. Nur weil ich mal kurz was erzählen will. Und zwar geht es um Folgendes. Ich bin auch großer Fan von anderen Podcasts, die sich mit entspannter Musik beschäftigen. Darunter zum Beispiel KVGM, The Last Wave, ein Podcast über relaxte Musik aus Videospielen, hauptsächlich Konsolen. Videospielen und natürlich gibt es da viele Folgen zum Thema Town Themes. Ebenso Singing Mountain, auch ein super Podcast mit vielen Spezialfolgen zu ruhiger Musik. So, und diese Town Themes haben ja eigentlich auch den gleichen Zweck wie die Aufbaumusik in solchen Aufbauspielen hier, oder? Also da geht es darum, die sollen dir irgendwie so ein Gefühl der Geborgenheit geben, die sollen dich entspannen, die sollen dir zeigen, hier ist alles gut, hier wirst du nicht angegriffen, hier gibt es keine Gegner. Dennoch finde ich, dass diese Town-Themes auf den Videogame-Konsolen immer so ein bisschen anders sind. Die sind immer noch so ein bisschen, die haben immer noch so ein bisschen Pathos, die sind immer noch so ein bisschen, doch noch so entweder sehr heroisch oder sehr emotional, ja. So im Sinne von, jetzt wird's hier gut, du kannst jetzt schlafen gehen, so ein Lullaby-Ding oder eben so ein, ja, doch nochmal so das, irgendwie so ein Theme da drin, wo man dann doch so mitsummt oder so, ne? Und das haben diese Tracks ja hier in der Aufbaumusik oft nicht. Also so ein richtig guter Track, ne? So ein Anno-Ding oder so. Da hast du hier so ein bisschen so eine Flöte oder so eine Laute und so ein bisschen Harfe dazu. Aber ich würde mir schon schwer tun, hier mitzusingen oder mitzusummen, ja. Vielleicht ist das so eine Eigenschaft dieser PC-Spiele, ne? Dass man da irgendwie da weg wollte von dem Sound dieser frühen Konsolen-JRPGs oder Action-RPGs, ne, Zelda und so. Und hat dementsprechend auch für die Hintergrundmusik eine andere Qualität gewählt. Und es ist natürlich auch so, dass man ihn beim Aufbauen von so einer Siedlung deutlich mehr Zeit damit verbringt und deutlich länger dieser Musik ausgesetzt ist als den Town-Themes in Rollenspielen. Denn in den Towns, ja, da läuft man kurz mal rein, geht vielleicht schlafen, holt sich ein Bier, labert mal mit so ein paar Leuten, die da wohnen, und dann haut man ab. Zumindest ist das in meiner Erinnerung so. Wenn man stundenlang diese JRPG Town-Theme-Musik im Loop hören würde, wäre das vielleicht ein bisschen anstrengend. Im Gegensatz zu dieser noch weiter reduzierten Musik, die hier bei der Aufbaumusik sehr gerne gewählt wird. Das ist eine gewagte These. Ich sehe schon die Twitter-Kriege, die jetzt sicher bald losgehen werden. Aufgrund meiner Aussage, falls ihr eine Meinung dazu habt, schreibt mir doch gerne einen Kommentar hier unter die Folge oder kontaktiert mich auf irgendeine andere Weise. Es würde mich interessieren, wie ihr die Sache seht. Und jetzt lassen wir den Barden nochmal sein Liedchen zu Ende spielen. Und dann kommen wir zum Shepherd. Und da habe ich natürlich vorhin auch Müll erzählt, als ich den Track The Herdsman als den Hüte-Heini bezeichnet habe. Denn das ist ja der Schäfer, oder? Der Hirte? Ist der Shepherd nicht der Hirte? Und was ist der Unterschied zwischen einem Schäfer und einem Hirten? Oh man, keine Ahnung. Also auf jeden Fall als nächstes The Shepherd. Sorry, hab's verkackt. Hab vergessen, die Repeat One-Taste nochmal zu drücken. Deswegen jetzt nochmal diese 57 Sekunden The Bard, bevor wir dann zum Shepherd übergehen. Klar, hätte ich auch rausschneiden können, aber wisst ihr was? Umso mehr, umso besser. Das heißt, je mehr, desto besser, glaube ich. Je mehr, umso besser. Umso mehr, je besser. Da brutzelt aber im Hintergrund ganz schön geil was ab hier in den tiefen Bereichen des Audiospektrums. Die ersten Dubstep-Versuche sind es quasi aus dem Jahr 1503. The Court. Und jetzt kommen diese, so einzelnen, sage ich jetzt mal, Kulturen jeweils musikalisch abgebildet. Obwohl jetzt als nächstes kommt erstmal Mortal Agony aus dem Bereich Desperate Music. Einfach nur, weil es so schön ruhig ist. Und danach kommen hier, keine Ahnung, Azteken, Beduinen und so weiter. Ja? Das ist das Ende von The Court. Also unter Mortal Agony hat bestimmt die eine oder andere Hardrock-Band da draußen oder wie man es nennt, Death-Metal-Band oder so, einen Track gebastelt, der ein bisschen anders klingt. Aber hier passt er sehr gut rein. Und jetzt die Azteken. Der Track heißt Old Mites und es ist schön erfrischend, hier mal so ganz andere Instrumente und Ideen zu hören. Finde ich cool. Direkt weiter in die Wüste, Desert. Mega, dieses Überblasen und so, oder? Super, oder? Jetzt kommen wir zu den Inuit. Lotus Bloom. Diese entsprechende Kultur wird hier Mongol genannt und ja, das sind asiatische Einflüsse irgendwie. Die Nummer hier, 1001 Nacht aus der Kultur, die hier als Moorish bezeichnet wird. Native Americans mit dem Track Prairie. Und das ist auch schon der letzte Track für heute, den ich jetzt hier nochmal kurz Loop One ein bisschen laufen lassen werde, um mich von euch zu verabschieden. Es gab leider kein Beispiel für Pacific Islander, eine Kultur, die auch im Spiel irgendwie mitspielt, aber da habe ich irgendwie keinen Track für gefunden. Abschließend wollte ich noch sagen, es gibt auch noch eine Erweiterung, Schätze, Monster, Piraten. Ich glaube aber, daraus habe ich keine Musik ausgewählt, weil sie wahrscheinlich nicht so einfach aufzutreiben war. Wenn ihr Bock habt auf mehr Action und Soundtracks, die euch nicht zur Ruhe kommen lassen, sondern vielleicht sogar ein bisschen aufwühlen, dann hört doch mal rein in die andere Show, Broken Chair Scores, das Mutterprogramm, wo das hier der Spin-off von ist. Zwei Leute reden über jeweils einen Film und ein Videospiel-Soundtrack. Und zwar in auch einer sehr ruhigen Situation, aber irgendwie anders. Also wir reden zum Beispiel nicht, während die Musik läuft, ne? Und die Tracks laufen einfach durch und dann reden wir sehr lange zwischen den Tracks, ne? Und hier läuft das alles sehr schnell hintereinander ab, aber die Musik ist halt viel ruhiger. Ich sehe jetzt schon, wir sind bei 40 Minuten, also ist doch gar nicht so Snack-Size, wie ich gedacht habe. Aber doch wäre das wahrscheinlich zu viel Material gewesen für eine Folge mit zwei Soundtracks. Also, alles richtig gemacht. Das war Anno 1503 mit einem coolen Soundtrack von Axel Röder. Vielen Dank dafür und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und euch ein bisschen von der harten Realität entfernen können. Ich lasse den letzten Track jetzt nochmal laufen und wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao.